antwortete und sprach zu ihnen: Einer aus den Zwölfen, der mit mir in die Schüsse kam, und zwar des Menschen Sohn geht hin, wie von ihm geschrieben steht. Ja, aber den Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird, es wäre demselben Menschen besser, dass er nie geboren wäre. Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, esset. Nehmet, esset. Nehmet, esset. Das ist mein Leib. Und nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den, und sie trunken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: